Deutschlandfunk, Medias Res. Allerspätestens seit der US-Präsidentschaftswahl hat sich gezeigt, dass Facebook eine unglaubliche Wirkung auf die Meinungsbildung in Amerika hat und ein Problem mit Falschnachrichten. Seitdem versucht das soziale Netzwerk regelmäßig dagegen anzugehen und damit auch seine Reputation zu bewahren. Im Kampf gegen die sogenannten Fake News bittet Facebook nun seine Nutzer um Mithilfe. Sie sollen angeben, welche News sie als wahr bewerten und welche nicht. Markus Schuler aus dem Silicon Valley. Bereits in der vergangenen Woche hatte Facebook-Chef Zuckerberg einen Umbau des so wichtigen Newsfeeds angekündigt. Nachrichtenmeldungen, die von Nutzern als vertrauenswürdig eingestuft werden, sollen im sogenannten Newsfeed, der Hauptansicht von Einträgen bei Facebook, künftig eine höhere Priorität erhalten. Weniger gut bewertete Nachrichtenquellen sollen dagegen seltener auftauchen. Das Erscheinen von Texten, Videos und Bildern ist damit weniger stark an einen Algorithmus gekoppelt. Die neue Funktion soll zuerst in den USA eingeführt werden. Später soll es sie weltweit geben. Wann genau sie nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. Facebook steht seit den Präsidentschaftswahlen 2016 unter Druck. Es muss befürchten, dass die Politik in Washington die Tech-Konzerne des Silicon Valley stärker kontrolliert und ihnen womöglich Auflagen macht. Vor allem Facebook trifft die Kritik. 45% der erwachsenen Amerikaner beziehen ihre Nachrichteninformationen laut einer Studie von dort. Facebook-Chef Mark Zuckerberg scheint sich mit der jüngsten Entscheidung einmal mehr aus der Affäre stehlen zu wollen, weil er die Nutzer entscheiden lässt, welche Quelle sie als vertrauenswürdig erachten. Damit schiebt er die Verantwortung ab. Ob das Nutzervotum nicht auch manipulierbar ist, muss sich erst noch zeigen. Facebook-Nutzer sollen angeben, welche News sie als wahr bewerten und welche nicht. Hier gehört im Beitrag von Markus Schuler.